deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir wollten ja eigentlich heute schwimmen gehen ins Gezeitenbad. Nicht nur wir, auch ein paar andere Leute. Und ja, wo wir da angekommen sind, mussten wir leider erfahren, dass unsere Gutscheine zum Schwimmen gehen erst ab Montag gültig sind. Naja, war dann halt ein Kommunikationsfehler hier. Um 3:30 geht es dann nochmal in die Sauna und bis um 5:30. 5:30, genau, bis um 5:30. Und ich muss mal wieder gehen. Weil ich liege gerade im Bett und habe versucht, ein bisschen zu schlafen. Irgendwie spült mein Kreislauf wieder verrückt, wieder die gleichen Symptome wie in Oldenburg. Und mein Kreislauf sackt schon wieder ab. Und mal gucken, ob ich den durch die Sauna wieder ein bisschen hochbekomme. So, das war es jetzt auch erstmal wieder. Wir haben jetzt, Moment, was haben wir? 14 Uhr und 16 Minuten. Ja, nur eine halbe Stunde die Augen zumachen und dann gleich in die Sauna gehen und mal gucken, ob das meinen Kreislauf wieder ein bisschen hochbringt. Heute ist Todestag von meiner Mama. Heute vor einem Jahr ist meine Mama gestorben und das passt ja mal wieder alles hier. Naja. Scheiß der Hund drauf. So, thank you for listening und in diesem Sinne euch allen noch ein angenehmes Wochenende. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.